Nanu, was liegt denn da? Ein Briefumschlag? Wie geheimnisvoll. Sasi ist eingeladen, um Punkt 0 Uhr zu einem Geisterschloss in der Nähe der Müllhalde zu kommen. Sie weiß, dass sie sich nie alleine zu einem Ort aufmachen soll, wenn sie den Absender nicht kennt. Deshalb will sie Freddy fragen, ob er sie später begleitet. Lass uns doch mal gemeinsam anschauen, was das mit Zeitpunkt und Zeitspanne zu tun hat. Und wo genau der Unterschied zwischen den beiden Begriffen liegt. Die Einladung ist also um Punkt 0 Uhr am Geisterschloss. Die Zeitangabe 0 Uhr ist ein Zeitpunkt. Eigentlich sagt es schon der Punkt, oder? Du kannst danach mit dem Fragewort wann fragen. Wann ist Sasi am Schloss eingeladen? Um 0 Uhr. Ein Zeitpunkt ist ein bestimmter Moment, genauer gesagt eine Uhrzeit, so wie bei Sasi. Deshalb wird ein Zeitpunkt auch mit dem Zusatz Uhr angegeben. Du kannst den Zeitpunkt zum Beispiel an den Zeigern dieser Uhr hier ablesen. Oder an den Ziffern einer digitalen Uhr, zum Beispiel auf dem Smartphone. Lass uns doch mal schauen, wie spät es gerade bei Sasi ist. 15 Uhr. Auch das ist ein Zeitpunkt. Aber was ist nun genau der Unterschied zu einer Zeitspanne? Dazu schauen wir uns jetzt nochmal die zwei Zeitpunkte an. Bei Sasi ist es gerade 15 Uhr. Ihre Einladung ist um 0 Uhr. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten, also 15 Uhr nachmittags und 0 Uhr morgens des nächsten Tages. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.